Westcast Dämmerlicht in die Ferne. Oje, oje. Gäste von oben auf dem Deck schauen zu euch rüber, sind etwas perplex. Crew auf dem Schiff scheint ihre Positionen einzunehmen und sich so ein bisschen, wo sie vorher vielleicht so ein bisschen rumgeslackt haben, sind sie jetzt wieder hellwach. Und Captain Colbert übergibt einmal kurz das Steuer an einen von seiner Crew und steuert eure Seite an, um sich einen genaueren Blick zu verschaffen, was denn da eigentlich los ist. Okay. Ich frage die anderen beiden, sollen wir uns in Sicherheit bringen? Wollen wir nicht schnell unter Deck? Oh, ich hoffe, das war jetzt nicht meine Seance. Nein, das ist dieses Wesen da draußen. Naja, ich meine das Wesen. Nicht, dass ich das beschworen habe. Ach du meine Güte, also einen so großen Effekt hatte ich tatsächlich noch nie. Ich wollte gerade sagen, sowas kannst du? Wenn ja, mach das nie wieder. Das ist doch nicht gut. Ich Wisst ihr was, wir gehen Messer. Am besten. Okay. Also ich hätte eine wundervolle Kabine anzubieten. Ich bin für die Kabine. Jetzt hören alle das. Ich wusste doch, ich habe das vorher schon gehört. Genau das habe ich eben gehört, als wir die zweite Frage gestellt haben. Ja, aber ich glaube nicht, dass das deine Naturgeister waren, Tenira. Ich glaube, das war dieses Viech. Und ich guck noch einmal über die Reling. Das Schiff dreht sich jetzt ja gerade. Sehe ich, wie es quasi wieder aufs Schiff zu steuert? Oder was macht es gerade? Also wenn du wieder runter guckst, was dir auffällt, ist, dass dieses Wesen wieder parallel zum Schiff schwimmt. Und wenn du runterguckst, guckst du nicht nur in ein graues Wesen, also von oben herab, sondern du siehst sogar eine mit sehr vielen Klauen und Zähnen bewaffneten Mund, der nicht am Ende des Tieres ist, sondern obendrauf, was seltsam ist. Und das würde auch erklären, warum das Tier versucht, das Schiff anzuhauen, weil wenn du da jetzt runterfallen würdest, würdest du direkt in den Schlund des Tieres fallen. Okay, und aber auch mit dieser neuen, visuellen Information kann ich das kein Monster zuordnen, von dem ich schon mal gehört habe, nehme ich an. Okay. Oje. Ich guck mich um, was machen die anderen Gäste, die jetzt oben sind? Bleiben die einfach stehen oder laufen die weg? Die laufen nach unten schnell und die werden auch von der Crew runter, runter mit euch, runter mit euch! Wir müssen gucken, was hier los ist! So, Leute, jetzt kommt, wir bringen uns in meiner Kabine in Sicherheit. Okay. Ich folge Tenira, wenn sie loslaufen sollte. Auf keinen Fall, ich bleib hier. Dieses Monster kann mir gar nichts. Anok, willst du noch eine Narbe kassieren oder was? Wir gehen jetzt runter. Guck es dir mal an, da kannst du mit deinem Messer wenig machen. Es ist riesig. Und Captain Colbert steht jetzt parallel zu euch an der Reling. Hält sich mit, hakt sich irgendwie mit seinen dicken Botten, hakt er sich so an dem Rand vom Schiff irgendwie ein und trägt bei sich so eine Art, so eine Vorrichtung, die wie so eine Art große, grobschlächtige Harpune dem gleichkommt. Ihm folgt einer der von der Crew, der, jetzt muss ich aufpassen, dass ich ihn nicht durcheinander bringe, Big und Bock. Warte mal. Das ist das Problem, wenn man die so ähnlich nennt, weil sie Brüder sind, dann muss man immer aufpassen, dass man. Es ist. Bock war bei der Essensausgabe. Genau, Big. Das ist Big unten, der normalerweise das Fino soweit kontrolliert. Und hält ihm den hinteren Teil dieser grobschlächtigen Harpune. Und Captain Colbert meint dann: Nicht dieses Mal! Und drückt irgendwie, zieht an seiner Kurbel und eine große Harpune schießt aus dieser Vorrichtung hinaus direkt ins Maul dieser Kreatur und ein dicker Stiel guckt jetzt nur noch aus dem Schlund dieses Monster hervor. Und das Rufen dieses Tieres, dieses Brüllen dieses Tieres, wird ziemlich atemberaubend und auch etwas gurgelnd. Captain Corbett meinte nur, nachladen! Zu seinem Crewmitglied. Sorry, zu seinem was? Zu seinem Crewmitglied. Crewmitglied, okay. Zu Big. Okay. Wir sind jetzt schon auf dem Weg nach unten, oder? Ich folge dir. Mitbekommen. Wir haben das nur mitbekommen, weil wir ja mit Anok noch streiten. Ach ja, stimmt. Da dann, war ja was. Ja, ich. Ich lasse mich von euch nach unten zerren. Dann gehen wir jetzt runter. Aber nur widerwillig. Okay. Dann gehen wir jetzt widerwillig runter. Ja. So, Anok, jetzt gib Ruhe. Und als ich nach unten... wie weit wollt ihr denn eigentlich runter? In meine Kabine wollen wir gehen. In eure Kabine. Das wäre dann ja... Also in Teniras. Wir haben ja keine. Oder ich weiß nicht, ob Anok eine hat, aber ich... Ihr hättet halt so eine Schlafmatte. Aber eine Kabine, eine vollwertige, hat nur Tenira. Aufgrund ihrer Schlafmatte. Genau. So, dann möchte ich aber euch gerne noch mal, es gab doch auch ein bisschen unter Deck. Ah, ich habe mich so an dieses Geräusch gewöhnt. Jetzt ist ganz still, ne? Ja, es ist, was ist passiert? Ich dachte, das ist jetzt mein Leben. Hier, es gibt so ein... Ich habe ja trotzdem für euch Geräusche, so ist ja nicht. Sehr gut. Und ihr kommt runter. Und ich muss mal ganz kurz in das Bild nochmal wieder gucken. Also ihr habt ja, geht eine runter, ihr müsstet dann noch eine Etage runtergehen, um in die Quartiere zu kommen. Da ist ja die eigentliche Kombüse, wo die Leute sich auch schon, dicht gedrängt auf den Bänken zusammenfindet. Und irgendwie wirken die alle nicht so, haben schon ein bisschen Angst. Wenn ihr weiter runtergeht, seht ihr, wie gerade eben die Reicheren sich in ihre Kabinen einschließen. Ihr hört auch Schlösser, die zugehen. Und ihr hört aber von einer Etage tiefer viele, viele durcheinander rufende Stimmen. Müssten wir da weiter hingehen, wenn wir zu meiner Kabine wollen? Nee, das wäre die andere Richtung weiter runter. Und ihr könntet jetzt einfach in die Kabine gehen. Also ich steuere jetzt einfach mal weiter Richtung Kabine, weil ich es ja so gewohnt bin sowieso. Klingen die Stimmen irgendwie sorgenvoll? Schreien die richtig? Oder ist das mehr so ein... Ja, oder... Ah, na, weißt du, was ich meine? Wie kann man diese Stimmen einschätzen? Also mindestens bilden die sich Rufe zu. Befehle, Entschuldigung. Mindestens bilden die sich Befehle zu. Ich frage die anderen. Hört ihr das? Meint ihr, wir sollen mal gucken, ob die da Probleme haben? Na, jetzt sind erstmal alle aufgeregt. Mal lieber meinen Speer holen. Ich glaube, wir sollten wirklich einfach in meine Kabine gehen. Da sind wir im Moment, glaube ich, am sichersten. Okay. Ja gut, wenn du das sagst, dann hast du recht. Ja, Anok, das ist auch eine gute Idee. Aber dann komm gleich wieder. Geh nicht wieder nach oben auf Deck. Das macht der Captain jetzt. Der kann das schon. Ich hole mal meinen Speer und dann gehe ich an Deck. Okay. Schlingel. Wirklich. Also die anderen beiden verziehen sich in die Kabine, richtig? Ja. Wir sind in der Kabine, ja, und warten da auf Anok. Anok. Okay. Danny kommt. Oh, Anok. So, ja, Anok. Das war eine kurze Freundschaft. Nice to meet you. Und was oben passiert? Also unten ihr, wir haben jetzt natürlich kurz mal die Gruppe aufgetrennt. Unten ihr bei euch... ihr wägt euch jetzt erstmal in Sicherheit, wähnt euch in Sicherheit. Oben, Anok, ist die Szenerie nach wie vor etwas chaotisch. Du siehst Captain Colbert, wie er zu einem zweiten Schuss ansetzt, der allerdings je unterbrochen wird, dadurch, dass das Wesen, zumindest würdest du es danach deuten, dass es das Wesen ist, nochmal das Schiff anhaut und du etwas ins Straucheln kurz kommst, aber dich halten kannst. Das Problem ist allerdings, ja, der Schuss ging daneben und der Big sucht schon mit den Augen nach der nächsten Harpune, bevor Captain Colbert überhaupt rufen kann nach neuer Munition. Du siehst, dass sich auch Zula weiter im Ausflug festhält und mehr in Panik verfällt und immer Hilfe und irgendwie nicht wirklich jetzt sinnvoll ihren Posten erfüllt. Von Privatpersonen, also von Reisenden oben, ist keine Spur mehr. Also dieses Wesen, das schlägt eigentlich nur immer gegen den Rumpf. Das ist jetzt nicht irgendwie, dass es sich irgendwie an Bord schon irgendwie festhält und sowas. Es ist, als ob es parallel schwimmen würde und dann immer seitlich dagegen schlagen würde. Okay, da kann ich irgendwie nicht so viel machen, habe ich das Gefühl. Das ist außerhalb meiner Reichweite. Ja, so ein Speer wäre, müsstest du werfen. Allerdings ist das, was der harpunenmäßig da drauf schießt, ein ganz anderes Kaliber als dein Speer. Ja, mein Speer ist ja auch einfach, ich habe ja nur den einen. Also das ist allgemein keine gute Idee. ist ja kein Wurfspeer. ja, dann würde ich einfach mal im Eingangsbereich mich irgendwo festhalten, so halb unter Deck und immer schauen, was irgendwie passiert und das weiter beobachten. Okay. Wie gesagt, es ist so, dass Big schon wieder versucht, die nächste Harpune ausfindig zu machen, muss ein bisschen weiter weglaufen zu einer Plane, wo mehrere Sachen untergebracht sind. Und Captain Colbert schreit wilde Flüche diesem Ungeheuer nur entgegen. Und die ich hier nicht weiter äußern möchte. Und es erfolgt ein weiterer Schlag, der dich, wo du jetzt gesichert bist, eigentlich gar nicht so großartig näher außer Fassung bringt. Aber du hörst dann und siehst dann auch einen Schrei von Captain Colbert, der anscheinend über Bord geht gerade eben. Ah! Oh Gott! beim heiligen Meerschweinchen! Ich springe auf, schulter so meinen Speer und lauf rüber zu dieser Maschine, wo dieser andere Typ irgendwie steht, der die bemannt. Ja? Mhm. Und ich würde den versuchen, da wegzuschubsen, um das zu übernehmen, weil die kriegen das ja anscheinend nicht auf die Reihe. Ja, also es ist das Gerät, in dem Moment würde jetzt eigentlich Big das neu beladen müssen, damit Captain Colbert schießen kann. Captain Colbert, als du näher kommst, siehst du aber auch, dass er sich gerade noch so festhalten kann am anderen Ende, also auf der anderen Seite der Reling, wo man eigentlich nicht sein möchte. Und Es züngeln so langsam komische, rote, lange, eklige Zungen hoch, die anscheinend versuchen, Captain Colbert da runter zu ziehen. Sind die in Speerreichweite oder weiter weg? Also du könntest eine Zunge abwehren mit deinem Speer. Das ist seltsam. Das ist ein Satz, den ich noch nicht gedacht hätte, dass ich den jemals sage. Du könntest die Zunge mit einem Speer durchaus abwehren, wenn sie versuchen, ihn anzuglibbern. Ja, das mache ich erstmal. Das mache ich erstmal. Also wenn da diese Zunge hochkommt, dann steche ich erstmal nach der. Okay. Okay, eine Probe bitte. Ob du die Zunge ersperren kannst. Mhm. Achso. 4. Läuft heute bei uns. Das ist ja, richtig läuft. Gut. Ich habe noch nichts Besseres als eine 5 gewürfelt, möchte ich hier anmerken. Und du stichst nach dieser Zunge, hältst dich fest und erwartest schon, dass die Kreatur schon wieder nächsten Schlag ausführt. Und du hältst dich wacker und stichst in diese Zunge. Geht ein Grollen hervor. Und Ich bin jetzt verwirrt. Ich dachte, ich habe es nicht geschafft. Doch. Du hast es geschafft. Das Problem ist allerdings, du verlierst den Grip an deinem Speer und die Zunge hat jetzt einfach, da wabbelt jetzt dieser Speer entlang, aber er ist nicht mehr in deiner Griffreichweite. Aber du hast getroffen. Die hat jetzt mir meinen Speer weggenommen, oder was? Der steckt da drinne. Kann ich da noch hin? Kann ich jetzt versuchen, den wieder zu greifen? Oder? Du kannst es gerne nochmal probieren, ob du höher als 5-mal ausnahmsweise mit deinem Würfel kommst. 6. Okay. Okay. Ein gutes Pferd springt nie höher. Das ist wie geskriptet hier. Die Leute, die den Podcast hören, werden jetzt denken, ich fake meine Würfel. Ich stelle dich jetzt, also da wird was klappen, aber ich stelle dich jetzt vor die Auswahl. Entweder du kannst mit, du kannst Captain Colbert retten, indem du das abgewehrt hast, dieses Wesen, und kannst ihn hochziehen. Oder du kannst deinen Speer retten. Ich rette natürlich Captain Colbert. Ah, okay. Das war jetzt eine schöne Situation, um dieses Würfelergebnis Tough Choice jetzt mal zum Fliegen zu bringen. Du greifst nach Captain Colbert, der mit dem einen Arm hing er soweit, mit dem zweiten greift er sofort ist es eine plüschige Hand? Ist es eine Klaue? Es ist eine plüschige Klaue. Es ist eine plüschige Klaue, würde ich sagen. Und die plüschige Klaue, du kannst ihn dann auch hochziehen. Und er macht so und du ziehst ihn hoch. Er hat einen festen Griff. Also das ist ein starker Typ. Und du ziehst ihn halt drüber. Er landet dann auf seinen Knien und kann sich noch gar nicht so, er ist noch anscheinend voll Adrenalin geladen, bedankt sich auch noch gar nicht und greift sich sofort wieder diese Maschine und zielt wieder auf das gruselige Wesen da unten. Fällt uns derweil unten eigentlich auf, dass auch noch ein bisschen lange weg ist? Ja, das ist schon, also ihr hört halt nochmal das Grölen und das Rufen und so. Also es ist jetzt nicht schön, aber es ist jetzt nicht irgendwie eine halbe Stunde vergangen. Hm. Aber ich würde uns trotzdem einmal Tenira fragen. Meinst du nicht, dass es Anorg jetzt schon ganz schön lange weg ist? Ich glaube, der kommt nicht zu uns. Ich glaube, der ist doch wieder an Deck gegangen. Aber er hat doch versprochen, dass er zu uns kommt. Ja, aber vielleicht lügt er ja. Was? Du kennst die Mil nicht so gut. Ich habe von den Meerschweinchen gehört, die sind auch manchmal, die flunkern auch mal. Na glaub mir, das ist bei Menschen auch nicht so selten, aber bei Anorg hätte ich das jetzt eigentlich nicht gedacht. Vielleicht sollten wir zumindest mal in die Richtung gehen, wo er jetzt eigentlich hätte hingehen müssen, um zu gucken, ob er da noch irgendwo ist. Dann sollten wir uns mit irgendwas bewaffnen. Mhm. Ich habe meinen Zauberstab. Aber der ist auch noch bei mir. Der ist ja auch noch bei meiner, da wo ich mein Zeug gelagert habe, bei meinem Bett. Aber das ist eh in der Richtung. Dann pack doch du schon mal ein, was du brauchst und dann gehen wir kurz dahin. Okay, also ich schaue mich um bei meinen schönen Kleidern und meinen schönen Schuhen und meiner Haarbürste und habe eigentlich nicht wirklich was ich als Waffe benutzen kann. Wobei, ich habe ja so einen Gürtel um für Kräuter und so und da ist eine kleine Sichel dran. Das heißt, ich schnapp mir jetzt diese Sichel und gehe mit dieser kleinen Sichel bewaffnet mit nach draußen. Okay. Jato, den Stab holen, das kostet dich jetzt 20 Sekunden. Also das findest du auch sofort, das ist auch kein Problem. Du kannst dann sehr schnell zu Tenira aufschließen und Achso, ich dachte, ich wäre jetzt eh mit Tenira quasi einmal zusammen in den Raum, wo, weil ich nehme an, dass ja eigentlich Anorg und ich ja in dem gleichen Saal, also Saal ist ja, ja Quatsch, ja, aber schlafen. Und das heißt, wenn wir da beide hingehen und wir auf dem Weg dahin ihn ja nicht mehr sehen, ja, ist er ja offensichtlich woanders. Genau. Okay, und dann würde ich ja sagen, dann, also hier ist er nicht. Lass uns lieber noch mal ganz kurz auf Deck schauen. Vielleicht ist er ja doch da und braucht unsere Hilfe. Ja, und dann würden wir wahrscheinlich hochlaufen. Eine Frage zu einigen Abilities. Ich hätte eine, die ich gerne mal, glaube ich, benutzen würde gegen das Viech. Ja. Da steht aber was mit Next Turn. Das heißt, ist das, was wir gerade machen, was anderes als die Kampfrunden bei Quest? Ja, also Kampfrunden ist es so, ihr seid ja selber nicht unmittelbar in einem Kampf. Wir haben das jetzt nicht kampftypisch ausgespielt jetzt. Normalerweise hast du eine Runde, dass du eine Reihenfolge hast, wann jeder seine Aktion machen darf. Und danach fängt eine neue Runde an. Und dann gibt es halt nochmal diese Distanzregeln, die sie im Buch nochmal beschrieben haben. Das wäre jetzt in dem Moment aber noch ausgehebelt, weil ihr könnt nicht ein nicht im eigentlichen Sinne Nahkampf. Wenn ihr jetzt bei alle im Wasser wärt, dann würde ich sagen, okay, dann haben wir so einen typischen Nahkampf, dann ja. können wir da in Runden arbeiten. Hier ist es so ein bisschen losgelöst noch. Okay, weil ich hätte halt eine Fähigkeit, mit der ich theoretisch gleich mal angreifen könnte. Aber ich weiß eben nicht, ob das möglich ist. Dann kannst du es ja drauf ankommen lassen. Okay, wir gehen erstmal hoch. Okay. Ihr seht, wie gerade eben Captain Colbert sich zu einem weiteren Schuss aufmacht. Ihr seht euren Kumpan Anok, der jetzt keinen Speer mehr in der Hand hält. Was machst du gerade eben, Anok? Bist noch gemutet, Dominik, wenn du gerade was sagst. Oh, Entschuldigung. Alles gut. Ich stehe da und decke Captain Colbert, damit er nicht nochmal von der riesigen, gigantischen, gemeinen Bestie ins Wasser gezogen wird. Guck mal, Yato, Anok hat nicht mal seinen Speer geholt. Mann, er hat zweimal gelogen. Anok, was machst du denn? Und ich laufe zu ihm hin und schau mir die Szenerie an. Also, wie ist es jetzt? Ich habe Captain Colberts Leben gerettet. Kommt lieber her und helft uns. Und er ruft, okay. Und drückt schon wieder ab und wieder schießt eine riesige Harpune und streift dieses Wesen leider nur so und macht nicht so einen Volltreffer wie beim ersten Mal. Okay, und was sieht man jetzt von dem Monster, sag ich mal, überhalb der Reling? Also guckt da was hoch? Nee, in dem Moment nicht, nee. Also so lange würden die Zungen auch wahrscheinlich nicht reichen. Okay, also ich muss mich über die Reling beugen, um es zu sehen, ne? Ja. Ich bin ja auch klein. Ja, genau. Dann gucke ich mal ganz vorsichtig über die Reling. Und Captain, was ist denn das für ein Ding? Yato, erstmal kurz, du siehst dieses graue Wesen, du siehst diesen clownbesetzten Mund oben wieder, allerdings sprudelt auch fröhlich Blut und Wasser irgendwie da rein. Mehrere Zungen sind so ein bisschen außerhalb des Mundes und da siehst du auch einen Speer, der hin und her wackelt. Und Captain Colbert entgegnet dir, Tenira. Das ist die graue Bestie! Das ist die graue Bestie! Die ärgert uns noch fast jede Fahrt! Sie muss sterben! Ich bin so sauer! Er ist wirklich sauer. Ich konnte keinen besseren, saueren Mann darstellen gerade. Und das war sehr gut eigentlich. Sehr sauer. Ja. Ich versuche Captain Colbert von dieser Maschine wegzudrängen, weil anscheinend kriegt er das ja nicht auf die Reihe und ich möchte jetzt hier mal schießen. Okay, es wird dir vom Big schon wieder das nächste Harpunending nachgeladen und du musst zweimal musst du am Captain Colbert ruckeln, damit er dann auch ablässt. Aber das hat wohl Effekt gezeigt, dass du ihm da durchaus nochmal geholfen hast, dass er da nicht in das Monster fällt. Er lässt davon ab, von der Maschine. Dann und greift an ein Entermesser an seinem Gurt. Aber macht jetzt damit nichts. Also er greift das halt irgendwie fest, nur als ob er da gleich runterspringt und das Ding persönlich aufschnetzeln will. Wenn Yato die Zeit hat, je nachdem, wie wir das jetzt ausspielen, wird er halt was zaubern, aber wir können doch erstmal die anderen was machen. Das wird nur, damit du es weißt. Ihr könnt das gleichzeitig machen. Also wahrscheinlich wird ja Anok zielen. Ja. Yato und Tenira, was möchtet ihr machen? Ich würde zaubern. Ich habe Magic Strike, ist eine Ability von mir. Mhm. Die kann ich aber beschreiben. Ich brauche meinen Zauberstab dafür und ich schieße eine leuchtende, Feuerball nicht, aber Shimmering Missile of Force, wie auch immer man sich das jetzt visuell vorstellen möchte. Also ich würde sagen, eine weiße kleine Lichtkugel, faustgroß. In Richtung des Monsters und ich kann zwei Abenteuerpunkte ausgeben, um sie zu überladen. Das bedeutet, ich muss nicht mehr würfeln, um zu treffen. Und sie macht 4 statt 2 Schaden. Oh, okay. Das würde ich machen. Du wirst ihn auch überladen gleich. Ja, es ist die graue Bestie. Das ist jetzt ja nicht irgendwie die Ratte von nebenan. Okay, dann weiß ich, was du schon mal machen möchtest. Senira, was hast du vor? Jetzt sag nicht das Monster befrieden, weil das wird dann etwas schwierig, wenn ihr da alle draufhaltet. Ruf die Naturgeister. Ja, soll ich die Naturgeister rufen? Ich weiß nicht. Leute, ich hab doch dieses Brüllen gehört, als wir die Seance gemacht haben. Vielleicht spreche ich einfach nochmal mit den Naturgeistern. Und ich recke mutig. Nein, das machen wir nicht. Und ich drücke ab. Und Yato, du schießt? Mhm. Ja, das. Achso. Also Yato und Arnok schießen. Ich würde mal davon ausgehen, dass Tenira ein bisschen länger brauchen würde, um das zu zaubern, was sie vorhat, und dass die anderen schneller wären. Richtig? Wieso? Nicht? Ich weiß nicht, kannst du da schnell irgendwie. Was hast du denn vor? Ja, also ich habe die Ability Thorn und da kann ich einfach meine Handfläche öffnen und eben einen giftigen Stachel beschwören, den ich auf die Gegner schießen kann. Und so wie das aussieht, muss ich nicht mal Abenteuerpunkte dafür einsetzen, sondern ich würfel einfach. Und das mega coole wäre, wenn ich eine 20 würfel, was niemals passieren wird, aber wir gehen einfach mal davon aus, es wäre möglich, dann wäre das Gift dieses Stachels halt so stark, dass die Kreatur, die ich damit treffe, anschwillt und einfach nicht mehr viel sehen kann außerhalb seiner Reichweite und selber auch gar keine Zauber oder so mehr einsetzen kann. Das stimmt, du brauchst dafür keinen Abenteuerpunkt ausgeben. Das ist so ein Standardskill. Du musst natürlich trotzdem würfeln, ob du triffst. Und ja, das kannst du als Unterstützungsfeuer gerne nochmal mit reinhauen. Sehr gerne. Ja, nachdem meine andere Unterstützung, wie soll ich sagen, versagt wurde, würde ich das dann mal machen. Okay, dann hätte ich von euch dreien gerne mal. Achso, nee, eigentlich, also Yato braucht ja keinen Wurf. Yato genau, gibt einfach Punkte aus. Okay, dann Tenira, bitte einmal dein Dorn auswürfeln, wie gut das klappt. Es ist ein kleiner Thorn mit 8. Okay. Und Arnok, ob du diese Maschine mit dieser Maschine gut genug zielen kannst, um das Monster zu treffen und zu verletzen. Ja. Ich konzentriere mich und. Seine 20! Nein! Ah. Ja, eine 20! Okay, es ist so. Es ist so. Yato, du schießt deinen Energieball, den du überlädst, und der ein ziemlich gutes Licht auch spendet, obwohl es Tag ist. Trotzdem, das Licht ist schon für jemanden, der Magie vielleicht nicht bewandert wäre, schon ziemlich allein das Licht eindrucksvoll. Und du schießt es durch den Zauberstab Gen des Wesens und hinterlässt eine ziemlich, also es fliegen Zähne, es fliegt Fleisch, es fliegt alles Mögliche irgendwie schon hoch, die Reling hoch, sodass das Schiff ziemlich verschmutzt wird. Dann ist es so, dass Tenira mit dem Dorn, den sie losschießt, ja, wie du schon sagtest, es ist ein eher kleiner Dorn und es wäre durchaus etwas, was gegen das Wesen an sich nicht so viel ausrichtet, aber wenn du damit jetzt trotzdem Menschen oder sowas getroffen hättest oder Miel, das hätte schon ordentlich wehgetan und hätte bestimmt auch eine Rüstung durchschlagen, aber die Größe des Geschosses ist eher nicht so beeindruckend, wird aber trotzdem. Ja, ich übe noch ein bisschen. Und bei bei Arnok ist es so, er zielt und es ist, als ob für dich für einen kurzen Moment die Zeit stehen bleibt. Du zielst in dieses Maul und schießt diese Harpune ziemlich genau in die Stelle, wo vorher auch schon die andere Harpune aufgetroffen ist, sodass sich in diesem Mund, also da bleibt nicht mehr viel übrig und statt Mund ist da eigentlich nur noch ein großes Loch Und die ein großes Stück von diesem Wesen durch die Wucht abschlägt und auf das Schiff poltern schlägt. Und ihr könnt das Ganze jetzt sehen, dass das eine... Ihr wisst nicht, welches Ende ihr da hochgeschossen habt, irgendwie durch die Wucht und abgetrennt habt, aber dass dort eine große, wabbelnde, graue Masse liegt mit mehreren Flossen, die auch sehr rau aussieht, beschuppt rau. Ihr seht insgesamt schon 3 Flossen auf dieser Ecke und auch Teil des Mundes ist noch ab. Also ihr wisst nicht genau, ist es ein langes Wesen, ist es irgendwie sternförmig, aber es ist auf jeden Fall eklig, groß. Ein Stück vom Mund und von den Flossen habt ihr abgeschossen und unter anderem halt auch den Punkt, also den Teil des Mundes, wo der Speer mit an einer Zunge klebte. Und das Wesen gibt in einem Gurgeln nochmal ein letztes Auf Wiedersehen und versinkt dann langsam gen Meeresboden. Captain Colbert atmet. Wir haben es geschafft! Ich nehme einen Akt des Triumphes, mein Speer, und recke ihn in die Höhe. Und dann entferne ich den Seetang, der sich schon daran hängen geblieben ist. Captain Colbert atmet erleichtert aus. Ja, und Yato fängt sich vom Schock wieder und freut sich, reckt die Hände in die Luft, den Stab in die Luft und jubelt den beiden und dem Captain zu und sagt, wir haben es geschafft. Wir haben ihn abgewehrt. Der kommt nicht wieder. So, wo waren wir? Naturgeister beschwören. Die Stimmung durch eure durchaus heldenhaften, durch euren heldenhaften Einsatz und auch selbst wenn es nur kurz war, dass ihr euch einmal über die Reling gebeugt habt, was abgefeuert habt, man nimmt euch dann schon als Gruppe wahr und alle sind ziemlich doch stark begeistert von dem, was ihr da gemacht habt, dass ihr diese Graubestie abgewehrt habt, wo ihr vorher gar nicht wusstet, dass es sowas Gruseliges irgendwie gibt. Der Captain Colbert im Speziellen, anscheinend hat ihn das schon eine ganze Weile gestört, dieses Wesen, wie er kurz gesagt hat, der hat häufiger bei den Überfahrten irgendwie versucht, hier das Schiff anzupöbeln und er dankt euch auch vor versammelter Crew, dass ihr sein Leben gerettet habt. Die Passagiere unter Deck haben das Ganze ja nicht so mitbekommen, deswegen glauben die halt erstmal grundsätzlich, also würden alles glauben, was da erzählt wurde, weil die haben ja selber gemerkt, oh, das Schiff wird angeruckelt und irgendwas ist gerade faul. Unten, wo ihr die Rufe gehört habt, war es so, dass die das Schiff gepflegt haben, weil schon so ein bisschen Wasser eingedrungen ist. Das konnten sie aber nach einer Weile wieder unter Kontrolle bringen, sodass da jetzt auch keine... Das ist nicht so gut, wenn das ganze Schiff halt voll mit Wasser läuft und das Vieh nur halt nass wird. Das ist bei Schiffen nicht so super toll, deswegen war heikel, ging aber soweit alles und weitere Schläge hätten die Situation noch, also von dem Monster, hätten auch nur die Situation nur noch verschlechtert. Aber es ist so, dass Captain Colbert mit den Worten, na, ich will heute mal nicht so sein, die Hausbar auflockert und sagt, okay, heute möchte ich mal über meine eigentlichen Schiffsgesetze hinwegsehen. Und ihr könnt einen schönen Abend euch mit durchaus leckerem Birnenbier und dem Rest vom, wenn du ihn beisteuern möchtest, vom Tunnelbeißer, auf Deck oder unter Deck auch genehmigen und auch wenn ihr noch was zu essen wollt oder sowas, also da sagt jetzt keiner mehr irgendwie was, denn ihr habt durchaus mit dazu geholfen, dass die ganze Reise nicht in einem Desaster endet. Ihr verbringt den Abend in guter Gemeinschaft, kriegt noch mehrfach über den auf die Schulter so gehauen, so nach dem Motto gut gemacht und irgendwann dann doch nach einer längeren Feier auf Deck und unter Deck schleicht sich dann doch die Nacht ein. Es vergeht ungefähr noch ein Tag der Reise, wie angesprochen. Natürlich wacht ihr auch alle nach vielleicht mit einem kleinen Kater auf oder dergleichen, aber der restliche Tag verläuft ohne größere Zwischenfälle. Muss ja nicht ständig so eine Graubestie ans Schiff klopfen. Und irgendwann ruft Zula vom Ausguck aus: Wir sind da! Wir sind da! Ich glaub's gar nicht! Wir sind da! Und holt nochmal zusätzlich einen Apparat heraus, um in die Ferne zu schauen. Und tatsächlich, es ist so, dass sich langsam aber sicher zu den Geräuschen, die ein Schiff die man so typischerweise hört auf einem Schiff, dass sich zusätzlich Vögel mit einschließen. Es ist inzwischen... Das sind aber laute Vögel, die mache ich trotzdem noch mal ein bisschen leiser. So. Oh Gott, das sind laute Vögel. Es ist inzwischen langsam schon wieder am Dämmern, also dunkel werden, Wechsel vom Tag zur Nacht. Und so sehr mich auch der gestrige Tag mit der Feierei vielleicht gefallen hat, es ist so, dass ihr langsam aber sicher das Festland wieder seht. Und in der Distanz seht ihr erstmal nur ein paar Lichter, die wohl vom Hafen ausgehen, den ihr ansteuert. Wohl Fernwiese. Und je näher ihr kommt, desto eher seht ihr, dass auf dem Eiland, was sie überblickt, also es ist schon anscheinend ein großer Kontinent, ihr könnt das gar nicht mit eurem Auge komplett erfassen, wie weit das eigentlich gehen soll, könnt ihr sehen, dass hier und dort immer mal wieder kleinere Lichter in der näheren Umgebung sich bewegen. Wohl aber keine Siedlungen, sondern kurz Lichter aufflackern, wieder verschwinden, in unterschiedlichsten Farben, rosa, grün, vielleicht mal weiß dazwischen. Und von der Siedlung Fernwiese geht nur das warme Laternenlicht empor in die Nacht. Das Schiff legt vorsichtig an. Und mit einem Rumpeln fährt das Schiff komplett ein. Zum eigentlichen Geruch der Seeluft mischt sich jetzt auch ein Geruch von Holz mit rein, von frisch geschlagenem Holz, von typischen Stadtgerüchen, wie von den Leuten und von dem... Naja, es riecht jetzt nicht schlimm oder sowas. Es ist halt so, dass sich die pure Meerluft so ein bisschen jetzt vermischt mit dem Ganzen. Und ihr eure sieben Sachen packen könnt. Euch zusammen von Deck bewegen könnt. Die anderen Passagiere auch, setzen soweit alle ab. Ihr seht in den Gesichtern viel Freude. Auch Captain Colbert gibt euch nochmal die Hand und bedankt sich nochmal extra nochmal für das Ganze und meint, ihr sollt ruhig nochmal die Tage in der Taverne Buttercreme nochmal einkehren, um euch noch ein zusätzliches Dankeschön nochmal einfahren zu lassen. Und steht dann mit euren Sachen auf dem Steg. An euch vorbei strömen die Reisenden in die Stadt. Euch entgegenkommen der ein oder andere wohl Zauberer, die das Fino wieder aufladen müssen. Deswegen müssen die halt auch eine Weile erstmal wieder an Land sein. Und ja, da steht ihr jetzt im Dämmerlicht. Es wird ziemlich schnell dunkel. Glücklicherweise seid ihr ja schon angekommen. Könnt in die Siedlung gucken und seid jetzt dort, wo ihr eigentlich hin wolltet. Und in der Siedlung Fernwiese, von wo ihr eure Abenteuer erst so richtig beginnen könnt. So, und damit mal wieder Hallihallo vom virtuellen Pen-and-Paper-Tisch Questcast. hier mal wieder der Henrik und mit dabei immer noch und noch viele weitere Sessions Pascal, Dominik und die Kat. Hallihallo. Hallo. Hallo. Hey. Ganz ungewohnt. Heute sitzen wir um die Mittagszeit zusammen und sonst sind wir eher so abends und merkt man so, wenn man in die Gesichter der Spielerinnen und Spieler guckt, langsam werden die Augen so zu kleinen Schlitzen und so, aber heute, heute müsste Energie geladen sein. Also heute, vorausgesetzt, ihr habt lange noch gepennt. Ja, heute ist wahrscheinlich eher andersrum. Heute steigt das Energielevel über den Verlauf der Aufnahme. Ja, du hast vorhin in der Testaufnahme erzählt, du hattest ja schon Döner. Also insofern müsste es ja bei dir jetzt wieder so langsam absacken, so ins Mittagessen. Ja, stimmt. Aber ich glaube, auch das wird ja dann eher hinten raus wieder besser. Bin schon im Mittagstief drin. Wir hatten unsere letzte Runde ja dort beendet, wo das Schiff angekommen ist. Wir waren ja dann endlich auf dem neuen, immer noch unbedankten Kontinent angekommen. Und die Helden hatten ja von einer Platypus-Dame Mira Ferali eine kleine Aufgabe mit auf den Weg bekommen. Und ein paar Richtungen. Aber so wirklich dolle viel, also wisst ihr ja trotzdem noch nicht. Also hier und da mal, da könnte man hin und das da sieht so und so aus. Aber so ein bisschen fühlt ihr euch alleingelassen von den Informationen, die ihr da gekriegt habt im Spiel. Oder Abenteuerdrang, Juche. Also ich finde, wir sollten direkt... Ja, ich war gerade so, erzählt er uns jetzt nicht noch was? Aber es war eine Frage an uns. Also ja, Müdigkeit, ja. Olé. Ich finde, wir sollten direkt aufbrechen nach Osten, zur Wasserquelle. Da ist der Außenposten. Und dann geht da der Trampelpfad Richtung Osten. Daran erinnere ich, habe ich ja alles hier aufgeschrieben. Lass uns lieber gleich aufbrechen. Ich hätte von vornherein noch eine Bitte. Und zwar wollte ich ja ganz gerne das sogenannte Buch Der Entdecker ein bisschen mit reinnehmen. Und zwar, wenn sich jemand dazu berufen fühlt, vielleicht ein bisschen zu kritzeln oder vielleicht eine Beschreibung aufzuschreiben, sowas dann mit aufzunehmen, weil euch werden ja Dinge begegnen und ihr werdet Dinge sehen, die ihr vorher in eurer Heimat noch nie sehen konntet und ja auch Eindrücke oder Naturspektakel dergleichen und wenn ihr sowas habt, dann nehmt das gerne mit auf, weil das kann ich dann anderen Gruppen mal vielleicht auch zur Verfügung stellen beziehungsweise so ein bisschen mit einfließen lassen und das ist so ein Ding, was ich halt generell ganz gerne, dass man am Ende irgendwie so ein Buch zusammen dann hat, wo man dann halt wirklich sieht, ah okay, da gibt es jetzt irgendwie hier so, wir haben vorhin über DSA gesprochen, ich musste jetzt an wilde Kreaturenkreationen denken und da ist mir dieses komische Eichhörnchen eingefallen mit dem Dorn auf dem Kopf oder sowas, Dornhörnchen. Das Todeshörnchen meinst du? Das Todeshörnchen. Ich bin da natürlich bestens informiert. Das klingt nach Munchkin irgendwie. Das Todeshörnchen ist super. Ein Eichhörnchen, das sich aus luftiger Höhe nach unten stürzt, um seine Beute zu erlegen, indem es sie mit einem Horn aufspießt. Wer kam auf diesen Gedanken? Ist das nicht auch so ein Barbara-Ding? Ich meine. Ich glaube, das ist einfach so ein Joke aus den 80ern, weißt du? So, jemand hat gedacht, hohoho, wäre das nicht lustig, wenn sich Bauch-Eichhörnchen aus den Bäumen auf die Spieler stürzen. Ich brauche keinen Helm. Und die haben es halt bis 2020 weitergeschafft. Das ist ein bisschen wie Käsetoast. Käsetoast finde ich auch immer noch sympathisch. Käsetoast ist immer gut. Der alte Witz. Okay, Kann gerne aufschreiben, wenn es nicht über alle Maßen hübsch sein muss, weil das kann ich nicht. Naja, es ist ja erstmal primär für euch. Und wenn ihr sagt, damit wir irgendwie ein bisschen noch was von der Runde festhalten können, wir hatten in alten Cthulhu-Runden hatten wir immer mal, es war ganz schön, eine Spielerin immer auch so ein bisschen ihre Notizen anschließend geteilt oder mal so ein bisschen gekritzelt und so. Und das ist immer schön, um das Ganze plastisch zu halten. Und auch wenn man dann mal eine Woche Pause dazwischen hat, dass man sich dann erinnert, wie war das? Ah, hier, ich hab euch das mal abfotografiert. Das ist immer schön. Ja, okay. Okay. Gut. Das dann dazu. Und dann mache ich doch erstmal mal wieder mein soundiges Board an. Mhm. Damit wir auch hören, was denn da eigentlich los ist in der Welt. So, dafür könnt ihr drei einmal reinklicken, wieder in den Stream. Und die Zuhörer hören sowieso, weil wir befinden uns ja, wie vorhin schon angesprochen, immer noch im Hafen. Deswegen hört ihr auch immer noch, wo ihr frisch das Schiff verlassen habt. Die Wellen, die an das Holz, an dieses Fino und an das Holz schlagen, vom Steg. Ihr seht Leute vom Schiff strömen und hört leise im Hintergrund auch schon das Treiben der Stadt. Denn es ist ja, wie wir gesagt hatten, ich meine, wir hatten, oder? Doch, wir hatten doch gesagt, wir waren dann so angekommen, dass es jetzt. Siehst du, das habe ich mir nicht aufgeschrieben. Ich meine, wir waren angekommen, wo es jetzt langsam wieder hell wird. Müsste eigentlich. Sind wir nicht am Abend, noch am gleichen Abend des Kampfes angekommen? Nee, da lag ein Tag dazwischen. Da lag ein Tag dazwischen, wo ihr dann ja noch gesagt hattet, ihr wollt euch, oder wo ihr nochmal ordentlich gelobt wurdet, weil ihr ja die Graubestie erlegt hat. Da hat ja Arnok heldenhaft unseren Captain Colbert da rausgezogen. Und auch noch seinen Speer wiedergekriegt, auch noch. Also, das lief ja ordentlich für ihn. Und dann gab es so einen Tag der Reise noch. Und hätte ich mir mal dasselbe aufgeschrieben, wann ihr da angekommen seid. Ihr kommt jetzt aber im Dämmerlicht des aufkommenden Tages an. Und ihr hattet ja, stimmt, das hatten wir ja gesagt, ihr hattet vorher noch gesehen, dass auf der Siedlung abseits von Fernwiese überall Lichter irgendwie sind, die, wenn ihr Athene gekommen seid, mit dem Schiff auch gesehen habt, bewegen sich ja irgendwie. Und das sind kleine und unterschiedliche Farben. Überall auf dem Eiland. Also von dem, was ihr seht, von der Landmasse her, sie überall verteilt sind und sich bewegen. Und ihr habt angelegt. Der Magier, der das Fino im Bauch des Schiffes wieder aufladen soll, mit als einer der Ersten das Schiff wieder betreten. Der sieht die Crew, die sich aufmacht. Und erstmal, also einerseits die letzten die Vorkehrungen zu treffen, also was man bei dem Schiff halt so machen muss, es befestigen, dann vielleicht Vorräte ausladen, Vorräte einladen. Und die ersten stehlen sich dann doch schon mal weg, um in der nächsten Taverne irgendwie ein Birnenbier zu heben oder sich sonst irgendwo niederzulassen. Die genießen jetzt erstmal für eine Weile den Landurlaub. Und ihr drei steht gerade eben, ihr habt das Schiff gerade frisch verlassen. An euch vorbei sind auch schon die Abenteurergruppe und auch die Frau Ferrali von dannen gezogen. Die Abenteuergruppe, die aufrechten Sucher, nochmal zur Erinnerung, die sich ja so euch verkauft haben als Mensch, wir sind aber toll. die sind auch so weit gen Städtchen Mitte, das ist ja keine große Stadt, Siedlung, aufgetan. Und hinter euch liegt das offene Meer. Der Steg aus dunkelbraunem Holz, wohl anscheinend auch mit Baumaterialien aus den alten Kontinenten angeschafft, knarzt ein bisschen. Auch schon erste Ecken sehen so ein bisschen wettergegerbt aus. Es riecht salzig nach Meeresluft nach wie vor. Ihr könnt aber auch schon die typischen Gerüche der Stadt feststellen. Und neben euch stehen auch schon so ein paar Fässer, die wohl in Zukunft noch draufgeladen werden sollen. Und auch ein paar Bewohner schauen von etwas größerer Distanz staunend, weil wohl nicht alle Tage ein Schiff anlegt. Und dort steht ihr zu dritt und schaut Gensiedlung und dem Treiben interessiert zu. Oh Gott, ist das alles aufregend! Ja. Aber was machen wir denn jetzt als erstes? Wollen wir erstmal irgendwo uns irgendwie ein Zimmer suchen? Wir werden ja bestimmt noch öfter oder länger hier auch im Ort verweilen, wenn wir zurückkommen. Nicht, dass wenn wir wiederkommen, keine Zimmer mehr da sind. Ich finde, wir sollten direkt aufbrechen. Ich meine, von hier von Fernwiese müssen wir nur gehen Osten, zur Wasserquelle. Aber wissen wir, wie weiter zum Außenposten. Dort über den Trampelpfad und dann eines Tagesreise. Ich würde sagen. Ja. Ich möchte diesen Pilzwald endlich sehen. Aber die Stadt würde ich mir schon gerne anschauen. Habt ihr denn für eine Tagesreise und für eine Übernachtung in der Wildnis alles, was ihr braucht? Also ein Zelt? Oder ein Schlafsack. Ja, stimmt. Habt ihr sowas? Also, Schweigen. Spoiler. Yato klopft dabei stolz auf sein Zelt und seinen Schlafsack und sagt, ich hab alles. Aber da passt auch nur ich rein. Ladies first, Yato. Das ist leider es ist ein Ameisenbär-Größe Zelt. Ja, okay. Das wäre ein Problem für mich. Hauptsache, ich habe meinen Blumenkranz, oder? Also Tenira ist nicht dafür ausgerüstet, bemerkt sie gerade. Vielleicht wollen wir ja noch einmal gucken, ob man hier irgendwo einkaufen kann und uns dann direkt auf den Weg machen. Und bei der Gelegenheit können wir uns auch wunderbar die Stadt anschauen. Was sagst du dazu, Enoch? Anok? Anok, Entschuldigung. Na gut. Auch wenn Milka Vidar eigentlich auch gut in Erdkuhlen schlafen können. Vielleicht besorgen wir uns halt doch so ein Zelt. Okay, das ist doch ganz gut. Dann, ja. Es stehen da am Hafen irgendwo Menschen, die ich eindeutig als, jetzt in Anführungszeichen, einheimisch zuordnen kann oder als jetzt nicht gerade vom Schiff kommend. Mach mal bitte eine Probe, was du da so erkennst. Okidoki. Eine 16. Eine 16, na, das ist ja schon mal ganz stark. Finde ich auch. Du guckst durch die Gesichter, schaust dir an, wer dort das Schiff verlässt, wie die Klamotten sind. Das sind gemischte Gruppen, viele unterschiedliche Miel, vielleicht auch Miel, die du in deiner Region eher selten gesehen hast, und Menschen, also Menschen vom Verbund, die sich auch in beide Richtungen bewegen. Und was dir auffällt, ist, die etwas heraussticht, eine kleinere, etwas beleibtere Menschenfrau. Also klein im Sinne von wirklich vielleicht 1,50 vielleicht? Noch kleiner. Also riesig für mich, nein. Für dich okay. Immer noch groß, ja. die mit zerlumpten Klamotten herumläuft, recht jung aussieht und durch die sich auf ein Fass gesetzt hat, deswegen fällt sie vielleicht auch ein bisschen besser auf, und schaut, wer dort das Schiff verlässt und wer gerade eben ankommt. Ansonsten vom Stand her Leute, die wohl ein bisschen mehr Geld haben, Leute, die ganz klar Handwerker sind, weitere Magier siehst du dort nicht, bis auf den einen, wie ich sagte, der das Fino auflädt. Das sind so deine ersten Eindrücke. Ja, ich Yato wird einmal kurz zu Anok und Tenira sagen, ich frag mal die Dame da vorne. Und ja, gehe dann zu der Frau, die auf dem Fass sitzt. Mhm. Und wird sie einmal ansprechen. Entschuldigung. Ja. Sie guckt von dem Fass runter und beugt sich mit großen Augen. Hallo, ich bin Yato. Ich bin gerade mit meinen Freunden hier von dem Schiff runtergekommen. Wir sind hier gerade angekommen und kennen uns jetzt ja hier in Fernwiese noch gar nicht so gut aus. Sie leben bestimmt schon länger hier, oder? Ja, natürlich. Ich wohne hier schon eine ganze Weile. Ich bin die lokale Fremdenführerin. Oh, das ist ja fabelhaft. Wir sind ja quasi fremd. Für ein paar Taler kann ich euch einfach die ganze Siedlung zeigen. Ja, bitte? Ich glaube, das kriegen wir hin. Und ich winke mal meine anderen beiden ran. Also Anok und Tenira. Sie, kommt hier. Sie. Als ihr. Okay, winken sie erstmal ran. Entschuldigung. Ja. Kommt ihr beiden auch? Natürlich. Hallo. So, ja, cool. Klar. Sehr schön. Davon bin ich ausgegangen. Ja, klar. Also ich will nur nicht quasi euch steuern, deswegen. Ach so. Und wir gehen zu Yato. Sehr schön. Wenn sie spricht, siehst du auch, dass ihr so ein paar Zähne in der Schnute fallen und sie deswegen manchmal neigt, ein paar Wörter irgendwie seltsam auszusprechen. Aber vom Eindruck her macht sie erstmal einen ganz netten. So, vom Ersteindruck, also wirkt jetzt nicht irgendwie verschlossen. Und baumeln mit ihren Füßen ein bisschen vom Fass. Und als die anderen beiden herankommen, meint sie dann, also ihr seid dann bestimmt die aufrechten Sucher. Nach euch habe ich gesucht. Haha, was für ein Wortspiel. Nee, wir sind gar nicht die aufrechten Sucher, sagt Yato. Wie heißen sie eigentlich? Ich bin Yato, habe ich ja, glaube ich, schon gesagt. Und das sind Anok und Tenira. Waren die auch schon hier, diese Sucher? Vielleicht. Ich suche sie ja, die Sucher. Und da ich sie nicht gefunden habe, muss ich sie wohl noch suchen, wenn ihr sie auch nicht gefunden habt. Was möchten Sie denn von den Suchern, werte Dame? Also allein vom subjektiven ersten Eindruck kann ich Ihnen sagen, dass Sie mit uns wahrscheinlich ein bisschen besser bedient sind. Sie hebt einen Finger und sagt dann, aber ich habe vergessen. Mein Name ist Sina Flimmerfunk, die lokale Fremdenführerin. Und, also ihr seid also auch Sucher? Oder seid wir sind das? Eine Abenteurergruppe. Eine Abenteurergruppe? Mehrere? Davon habe ich jetzt aber nichts gewusst. Ich habe nur von den Suchern gewusst. Wisst ihr eventuell... Nun, da war auch, habe ich mal gehört, so eine reiche Frau mit unterwegs, mit dabei. Habt ihr da was, kann das sein? Hat sich meine Ankunft schon so herumgesprochen? Das habe ich ja gar nicht gedacht. Also seid ihr Frau Ferrari? Ach so, nein. Aber die haben wir auch getroffen. Ah, und sie ist schon durch? Oder... Sie guckt ein bisschen verloren und verwirrt. Also wir haben sie auf dem Schiff getroffen, aber dann sind wir getrennte Wege gegangen. Aber wenn Sie etwas von der Frau Ferrari wollen, also die treffen wir sicher nochmal wieder. Ja, wir sollten Bücher tauschen ursprünglich. Und naja, das ist ja jetzt doof. Sollten Sie nicht in den violetten Pilzwäldern sein, wenn Sie ein Buch von Frau Ferrari erwarten? Nein, da habe ich nichts mit zu suchen. Ich bin viel zu jung, um irgendwie in die Wildnis zu stapfen. Und andererseits, warum? Also, hä? Sind Sie eine Forscherin vielleicht? Nein, ich bin Fremdenführerin. Hm. Aber gleichzeitig auch hatte ich eigentlich das Geschäft, Bücher mit ihr zu tauschen. Naja, aber das kann ja noch stattfinden. Also sie ist ja... Wir wissen aber auch nicht, ob die jetzt schon vom Schiff runter ist oder ob sie noch kommt. Sind das diese Bücher hier, die ihr sucht? Ich zeig mal dieses Paket mit den Büchern. Okay. Sie legt den Kopf etwas schief. Und macht dann so eine Bewegung mit der Hand, so nach dem Motto, dreh die doch mal. So, dass du mal so von allen Seiten zeigst. Es ist ja umschlagen und trotzdem ist da ja so ein bisschen, also man könnte nur die Größe und wie schwer die vielleicht sind damit einschätzen. Kann man das aufmachen, ohne dass das permanent beschädigt wird, oder ist das quasi so versiegelt? Das dürfen wir nicht. Dürfen wir wirklich nicht, weil sie gesagt hat, dass unser Auftrag ist, dass das Buch innerhalb von 7 Tagen unbeschädigt zugestellt wird. Und unbeschädigt heißt auch verpackt. In meinen Augen. Wenn du das, ja, wenn das, du das Buch im Inneren geht ja nicht dabei kaputt. Also wenn du das aufmachen möchtest, müsstest du eine Probe dafür machen. Ich will erst mal wissen, ohne Probe würde ich das quasi, das ist nicht einfach nur irgendwie mit Leder umwickelt und man kann es einfach aufmachen. Es ist schon quasi auf irgendeine Weise versiegelt, verschlossen. Ja, so, genau. Dann mache ich es nicht auf. Das war mir nicht klar. Das wollte ich nur sicher gehen. Dass das, ja, dann sage ich, ja, kann man nichts machen. Ist verschlossen. Dann versucht sie so, zeigt mit dem Finger. Zählt es wohl so durch. Und dann, 3 Stück umwickelt. Das sieht gut aus. Haben sie sie abgekauft? Nein, Moment. Also wir müssen uns schon an unseren Auftrag halten. Werte Dame, es ist so, dass wir den Auftrag haben, zu einer Forschungsstation nahe der violetten Pilzwälder zu gehen und diese Bücher abzuliefern. Deswegen können das nicht die Bücher sein, die sie suchen. Schade, weil... Und sie greift hinter sich in einen schäbigen, löchrigen Pilzlederrucksack und zieht ein Paket heraus, auch von vermutlich von der Größe, von der Schwere 3 Büchern und auch verpackt, sodass man nicht direkt sehen könnte, was da drin ist, außer dass man abschätzen könnte, es sind wohl mehrere Bücher. Also eigentlich sollte ich die mit ihr tauschen. Und jetzt habt ihr mich aber auch ein bisschen verwirrt. Und ihr sollt die rüberbringen zu den violetten Pilzwäldern. Und jetzt? Also ich meine... Würde ich gerne eine Probe machen. Ja? Ob ich, weil ich meine, unser Auftrag ist ja nun mal ein anderer und ich würde gerne mal schauen, ob Tenira checken kann, ob die Frau Blödsinn erzählt oder nicht. Okay, bitteschön, lass die Würfel rollen. Mal gucken, ob ich heute mal Glück habe.